So eine Stille habe ich noch nie gehört. Heute glaube ich, dass ich vor allem deshalb nicht unterm Sofa vorgekommen bin, weil die Stille so extrem angenehm war. Hat mich überfordert. Was hätte ich tun sollen? Wer war das? Die Schule. Wirklich? Ja, ob dasselbe passiert wäre, wenn ich in der Schule gewesen wäre. Wer kann das wissen? Die Lehrerin war krank. Angenommen, die Lehrerin wäre nicht krank geworden. Angenommen, die Vertretungslehrerin hätte nicht erst um 8:45 Zeit gehabt, sondern schon um 8. Und wir wären alle da gewesen, die ganze Klasse, und hätten gesagt, guten Morgen, Frau Lehrerin. Und alles wäre normal gewesen und nichts wäre passiert. Oder? Aber sie hatte erst um 8:45 Zeit. Da brüllte mein Vater schon. Am Morgen fing alles an. Als mein Vater erfuhr, dass ich noch zu Hause bleiben musste und meine Mutter sagte, sie würde bei mir bleiben, warf er ihr vor, das mache sie mit Absicht, um sein Geschäft zu schädigen und ihn zu ruinieren. Er schleuderte eine Tasse nach ihr. Da saß ich am Küchentisch und aß mein Brot mit Marmelade und trank Kakao. Für meine Eltern war ich wahrscheinlich unsichtbar. Mein Vater hob seine Arme und streckte die Hände aus. Das werde ich nie vergessen, weil ich es zweimal gesehen habe. Einmal in der Früh und einmal am Abend. In der Früh war nur Luft zwischen seinen breiten, bleichen Händen. Am Abend der Kopf meiner Mutter. Dass ich Zeuge des Mordes war, wusste niemand. Offiziell lag ich im Bett und schlief schon, als das Unglück seinen Lauf nahm. Die Formulierung habe ich später in der Zeitung gelesen. Als das Unglück seinen Lauf nahm. Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt, die jeder tief im Herzen hat? Jeder, der sie einmal gesehen. Und dazu den schönen Gau mit seinen Farben weiß und blau. Bayernland, wie bist du einzig schön. Liebe Stadt am Weserstrand, dort, wo meine Wiege stand. Heimatland, liebstes Vaterhaus. Wenn ich dich nur seh, schwindet Leid und Weh, und voller Freud ruf ich begeistert aus. Der namenlose Tag von Friedrich Arni. Zweiter Teil. An diesem Wochenende redete Frank mit niemandem. Nach dem Gespräch mit Inge Rieger, der Tante von Esther Winter, die sich vor 21 Jahren im Alter von nur 17 Jahren erhängt hatte, war er müde. Die Reise nach Berlin hatte ihn ausgelaugt und eine alte, halb vergessene Eigenschaft in ihm wiedererweckt. Er nannte sie Gedankenfühligkeit. Gedankenfühligkeit. Entdeckt oder erfunden, hatte er sie während der extrem komplexen Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Doppelmord. Dürre Fakten, zwiespältige Aussagen, verwirrende Tatortspuren, sich widersprechende Motive und ein traumatisierter 8-jähriger Zeuge brachten die Fahnder der Mordkommission an die Grenzen ihrer Fähigkeiten. Eines Morgens entschied Frank, nicht ins Dezernat zu fahren. Er schloss die Tür seines Arbeitszimmers, nahm die blaue Wolldecke von der Couch, breitete sie auf dem Parkett aus, legte sich hin, streckte Arme und Beine von sich und fing an, seine Gedanken an die weiße Zimmerdecke zu projizieren. 2 Stunden lag er an jenem Vormittag so da und geriet schließlich mit offenen Augen in einen Zustand von Schlaf, in dem ihn keine Träume erwarteten, sondern ein Haus und dessen Bewohner. Überwältigt von Zorn, und Gewalt. Nach seiner Rückkehr aus Berlin breitete Frank zum ersten Mal seit langer Zeit die blaue Decke auf dem Boden aus und begann mit seiner Zeremonie. Eine Stunde später stand er auf und empfand nichts als Abscheu. Am Tod der Schülerin Esther Winter vor 21 Jahren trugen mehrere Personen eine Mitschuld. Sie täuschten und belogen einander gegenseitig und ließen sich auch von den Fragen der Kriminalpolizei nicht aus der Reserve locken. Jemand aus diesem Kreis hat Esther im alles entscheidenden Moment im Stich gelassen. Sie können doch nicht einfach hier in die Redaktion kommen und mich beschimpfen. Ich habe Esther nicht in den Tod geschickt. Sind Sie noch ganz sauber? Ich habe nicht gesagt, Sie hätten Esther in den Tod geschickt. Ich habe gesagt, ich halte es für möglich, dass Sie zu einer Handvoll Personen zählen, die Ihren Tod nicht verhindert haben. Nach so vielen Jahren. Sie sind damals zu Esthers Eltern gegangen und haben ihnen gesagt, dass Sie schon länger den Verdacht hätten, Esther wolle sich etwas antun. Ist es wichtig? Ja. Und warum? Hatten Sie Beweise für Ihre Behauptung? Ja, weiß ich nicht mehr. Die werde ich schon gehabt haben. Erinnern Sie sich an Ihren Klassenkameraden Jan Roland? Jan, was ist mit dem? Er behauptete seltsame Dinge. Ja, der ganze Typ war seltsam, verschlagen, schmierig. Er hält es für möglich, dass Esther von ihrem Vater missbraucht wurde. Oh, das ist eine hundsgemeine Lüge. Sind Sie sicher? Wer sowas behauptet, ist eine Sau. Und Jan Roland war immer eine Sau. Und wegen dem kommen Sie her. Er hat auch noch etwas anderes erzählt. Klar, der hat dauernd was erzählt. Esther wäre mit einem Mann aus der Nachbarschaft befreundet gewesen. Befreundet heißt? Möglicherweise hatte sie ein Verhältnis mit ihm. Möglicherweise heißt? Halten Sie das für möglich, Frau Horn? Was genau? Also jetzt noch mal in Ruhe. Der Typ Jan kommt daher und behauptet, Esther hätte mit einem Typen aus der Nachbarschaft gefickt und außerdem wäre sie von ihrem Vater missbraucht worden. Habe ich das so korrekt verstanden? Das haben Sie. Ja, was denken Sie denn darüber? Sie haben doch anscheinend mit dem Arschloch geredet. Kam der Ihnen nicht total verdächtig vor? Also, wie können Sie denn... Am Tag nach Esthers Tod haben Sie die Eltern besucht und ihnen gesagt, Sie hätten schon länger den Verdacht, dass Esther sich etwas antun könnte. Ist das jetzt ein Verhör? Was genau wollen Sie? Was werfen Sie mir vor? Nichts. Ich versuche, einen toten Fall zum Leben zu erwecken. Und seither suchen mich Esthers Geister heim. Sie gehören auch dazu, Frau Horn. Ich war dort, ja. Aber ich habe denen doch sowas nicht erzählt. Egal, was Sie gesagt haben. Wichtiger ist, was Sie gedacht haben. Sie dachten, Esther trage ein Geheimnis mit sich. Sie hatte kein Geheimnis. Sie hörte einfach auf zu reden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie müssen es wissen. Warum denn? Ich möchte von Ihnen erfahren, was seit Anfang des Jahres damals mit Esther vorging. Warum sie sich verändert hat. Wer dieser Nachbar war, den sie angeblich regelmäßig getroffen hat. Das war der Zahnarzt Dr. Jordan. Aber sie hat sich mit dem nicht getroffen. Sie war nur oft da, weil sie sich mit Frau Jordan gut verstanden hat. Und auch mit dem Jungen. Was war los mit Ihrer Freundin? Was schauen Sie mich so an? Alles, was ich weiß, ist, Esther hat mich ausgeschlossen. Wir sind immer noch zusammen losgezogen. Wir waren immer noch Freundinnen. Aber wenn ich sie heimlich beobachtet habe, habe ich gespürt, sie ist woanders. Bei was anderem, jemand anderem. Jan Roland war nicht der Einzige, der rumerzählt hat, Esther hätte Probleme mit ihrem Vater, weil er sie bedrängen würde oder Schlimmeres. Und Sie? Sagen Sie mir, was Sie noch niemandem anvertraut haben. Das will ich ja. Will ich doch. Was glauben Sie denn? Ich habe sofort gedacht, dass das stimmt. Und dass es das ist, worüber Esther nicht sprechen kann. Was denn sonst, Mann? Logisch hat der sie missbraucht und wir haben zugeschaut. Wir alle. Das hätten wir doch kapieren müssen. Haben wir aber nicht. Wir sind schuld. Sie müssen den Kerl vor Gericht bringen und einsperren. Wieso sind wir so feige gewesen? Wieso? Wieso? Frank stand auf und half ihr, sich wieder zu setzen. Sie zitterte am ganzen Körper. In der langen Unterbrechung des Gesprächs, als Sandra Horn nebenan mit ihren Kollegen über die aktuellen Meldungen diskutierte und Frank allein war, steigerte er sich in eine Vorstellung hinein. Alle Leute, die Esther kannten, haben ihr lästiges Schweigen wie einen Schluck aufempfunden und sich eingebildet, das Mädchen hätte, um ihn loszuwerden, einfach zu lang die Luft angehalten und war erstickt. Diese Vorstellung löste in Frank einen unbändigen Zorn aus, der die mit zwei Kaffeebechern zurückkehrende Journalistin nicht verschonte. Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn Esther sich weder ihrer Mutter noch Ihnen, Sandra, anvertraut hat, warum ging sie nicht zur Polizei? Das ist alles ewig lange her. Nein, es passiert jetzt. Hier, mit uns. Ich schwör's, ich weiß es nicht mehr. Und Ihre Erinnerung an den Tag von Esthers Tod? Wir haben uns gestritten. Gezofft haben wir uns. Wegen dem kompletten Unsinn, den mir der Jordan seit Wochen erzählt hat. Und wieso? Weil Esther ihm das erzählt hat. Das war ihre Taktik. Und jetzt weiß ich auch wieder. Ich glaube, es war am 1. oder 2. Januar, unmittelbar nach Silvester. Da sitze ich mit dem Jordan an der Münchner Freiheit im Café und er fragt mich, ob das stimmt. Und ich sag, was denn? Und er sagt, sie hätte ihm erzählt, ihr Vater wäre übergriffig geworden und würde ins Bad kommen, wenn sie duscht und so Zeug. Was sollte das, Mann? Also habe ich Esther wieder zur Rede gestellt und zu ihr gesagt, wenn das alles stimmt, was da gequatscht wird, dann soll sie zur Polizei gehen. Mann, dann soll sie doch ihren Alten anzeigen und den in den Knast bringen. Und was überhaupt ihre Mutter dazu meinen würde, habe ich sie gefragt. Und sie schaut mich an und sagt, ich soll mich nicht aufregen, es sei gar nichts passiert. Die müssten jetzt mal spüren, wer sie wirklich sei und welche Verbrechen sie an ihr begehen würden. Welche Verbrechen meinte sie? Ja, jedenfalls keine sexuellen. Ich frag sie, ob ihr Vater sie missbraucht hätte und sie lacht fast und meint, für sowas sei der viel zu feige, sie wollte ihn nur drankriegen. Von all dem haben sie den Polizisten in der Schule nichts erzählt. Was hätte ich denn erzählen sollen? Ich habe ja nichts gewusst. Wo ist sie hin? Wer war das überhaupt? Neben wem saß ich jahrelang? Je länger Frank darüber nachdachte, desto haltloser wirkten die Missbrauchsvorwürfe. Was ging in diesem Mädchen eigentlich vor, dass es zu solchen Mitteln griff? Er beschloss, an den Anfang zurückzukehren, zur Urzelle von Esthers so kurzlebigen Universum. Was haben Sie denn Wichtiges herausgefunden, dass wir uns hier in aller Herrgottsfrüh treffen? Indizien deuten auf sexuellen Missbrauch ihrer Tochter hin. Auch sollen sie ihre Tochter unterdrückt und deren Wünsche missachtet haben. Aber wichtig erscheint mir vor allem die Tatsache, dass sie meine Kollegen und mich belogen und das Schicksal ihrer Tochter dazu benutzt haben, die zerstörerischen Vorgänge in ihrer Familie systematisch zu verbergen. Aber ich habe Ihnen doch... Sie sind zu mir gekommen und haben mir das Motiv für ein mögliches Verbrechen geliefert. Einer ihrer Nachbarn, Dr. Jordan, habe eine Straftat, eine Vergewaltigung vertuschen wollen, indem er den Mord an ihrer Tochter wie einen Selbstmord aussehen ließ. Ja? Ich sage Ihnen, warum Sie in Wahrheit zu mir gekommen sind. Sie ertragen die Schuld nicht länger. Ihre Schuld und die Schuld Ihrer Frau. Stimmt doch nicht, Sie verdrehen alles. Mit wem haben Sie geredet, dass Sie solche Dinge zu mir sagen und mich hinstellen, als hätte ich an allem Schuld? Der Zahnarzt. Er hat Ihnen das alles eingeredet. Mit Paul Jordan habe ich noch nicht gesprochen. Bitte? Dafür habe ich mit der besten Freundin Ihrer Tochter gesprochen und mit Ihrer Schwägerin. Das würde mich wundern. Die Inge kann mit München nichts anfangen. Ich habe sie in Berlin getroffen. Sie sind extra hingeflogen? Warum denn? Muss ich den Flug bezahlen? Ach, natürlich nicht. Verstehe ich nicht. Die weiß doch nichts. Die war immer weg. Esther hat ihre Tante besucht. Habe ich nie gut geheißen, diese Besuche. Sie kam jedes Mal verändert zurück. Hat mir nicht gefallen und ich hätte es auch nicht erlaubt. Wenn Esther nach Berlin zu ihrer Tante flog, warfen sie ihr Verschwendung vor. Nein. Nicht laut wahrscheinlich, im Stillen. Sie behielten den Vorwurf für sich. Nein. Ehrlich sein, das ging nicht. Das haben sie nicht gelernt. Sie schafften es nicht auszudrücken, was sie belastete. Stattdessen sagten sie einfach nein. Sie hörten ihrer Tochter nicht einmal zu, weil sie ahnten, sie könnte recht haben mit ihren Wünschen, weil sie ihr die Wünsche nicht gönnten. Nein. Weil sie dachten, die Zukunft beginnt erst später. Und sie waren überzeugt, dass alles seine Richtigkeit habe und sie eine Zukunft haben würden, in der sich alles auszahlte, worauf sie verzichtet haben. Und das verlangten sie auch von ihrer Tochter. Dass sie sich einer Zukunft unterwarf, von der sie überzeugt waren, die aber nicht das Geringste mit den Vorstellungen ihrer Tochter zu tun hatte. Hören Sie auf, bitte. Esther war nicht wie Sie, das wissen Sie. Eigentlich war sie eine Abenteurerin. Jeder Tag war für sie eine Reise, deren Herausforderung sie annahm. Sie hatte keine Angst. Aber Sie haben ihr Angst gemacht. Sie und Ihre Frau. Und das ist es, was Sie am Grab Ihrer Tochter und Ihrer Frau gestehen müssen, falls Sie noch ein Anrecht auf ein eigenes Leben einfordern wollen. Ich gestehe. Was verstehen Sie nicht? Das, was Sie getan haben? Ich habe was getan, indem ich nichts getan habe. Ja, das ist das, was niemand versteht. So wie niemand verstanden hat, warum meine Tochter sagt, ich hätte sie misshandelt. Missbraucht hätte ich sie, das ist doch unbegreiflich. Sie müssen jetzt ehrlich sein. Ihre Tochter ist tot. Sie können ihr nicht mehr helfen. Nur noch sich selbst. Ja, ich lüge doch nicht. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich einen Verdacht habe. Und ich weiß genau, dass nicht ich meine Tochter in den Tod getrieben habe, sondern dieser Mann. Stimmt das wirklich? Sowas weiß ich doch alles nicht. Sie haben Ihre Tochter nicht missbraucht. Niemals. Ich glaube, sie wollte mich erpressen. Wäre das möglich? Mir ist ganz schlecht. Sowas darf man doch nicht laut sagen, das geht nicht. Doch. Sprechen Sie die Dinge endlich aus. Hören Sie auf, Ihr inneres Gebaren für sich zu behalten. Das macht Sie verbittert und hinterhältig. Was meinen Sie bitte mit hinterhältig? Sie beschuldigen andere Menschen, um Ihre Schuld loszuwerden. Bitte? Aber ich habe doch nur aufpassen wollen, dass unser Geld nicht im Gulli versickert. Ich war dafür verantwortlich. Wer denn sonst? Ich habe das Haus erarbeitet, den Garten und alles. Da war kein Geld mehr übrig für weite Reisen. Das hätte sie doch verstehen müssen. Na, vielleicht haben Sie Esther die Situation nicht gut genug erklärt. Was denn erklären? Ich muss doch nichts erklären. Ich mache alles und schaffe alles. Ich rede doch da nicht drüber. Das tut man. Und der andere versteht das dann und handelt entsprechend. Ja, so funktioniert Familie. Was denn erklären? Wann denn? Sie wussten, was Esther über Sie erzählt und haben nicht mit ihr geredet. Ich wollte mit ihr sprechen und habe nicht gewusst, wie. Hab auch nicht geglaubt, dass das stimmt. Wer hat Ihnen davon erzählt? Ja, wer? Meine Frau war's. Eines Tages kommt sie von einer Freundin nach Hause und sagt zu mir, sie muss mit mir reden. Macht den Fernseher aus, dreht sich zu mir um und sagt, was ich mit ihrer Tochter machen würde. Ich habe nicht verstanden, was sie meint. Antworte mir, schreit sie. Und ich bin zusammengezuckt, weil mich seit der Kindheit niemand mehr angeschrien hat. Und ich sag zu ihr, dass ich nicht verstehe, wovon sie spricht. Und sie schreibt mich wieder an. Ob das wahr ist, dass ich ihre Tochter vergewaltigt hätte. Um Gottes Willen, habe ich gesagt. Und sie hat mich angeschaut, als würde sie mir kein Wort glauben. Als würde ich lügen. Es könnte sowas wahr sein. Hat Ihre Frau mit Esther über das Thema gesprochen? Sie hat ja einfach geglaubt. Sie hat alles geglaubt, von Anfang an bis zum Schluss. Das kann nicht sein. Warum kann das nicht sein? Wieso hat sie Ihnen nicht geglaubt? Ich weiß nicht. Hab ich nie rausgekriegt. Seien Sie ehrlich. Was war der Grund? Wie kam es zum Zerwürfnis zwischen Doris und Ihnen? Ja, das war auf einmal da, das Zerwürfnis. Ja, zerworfen alles. Und die Esther kapselte sich ab, blieb in ihrem Zimmer, redete nicht. Danach haben Sie nicht mehr mit ihr darüber gesprochen. Auch nicht mit Ihrer Frau. Nein. 5 Monate später war die Esther tot. Und ihre Freundin, die Sandra, taucht auf und behauptet, die Esther wäre deprimiert gewesen. Auch so eine Lüge. Und meine Frau glaubt ja sofort. Auch nach Esthers Tod haben Sie mit Ihrer Frau nicht über die Vergewaltigungsvorwürfe gesprochen? Nein. Die Ursache für den Entschluss Ihrer Frau, sich auf dieselbe Weise das Leben zu nehmen wie Ihre Tochter, liegt also möglicherweise nicht in der Trauer über den tragischen Verlust, sondern in der Scham über das, was Sie angeblich Ihrer Tochter angetan haben. Doris ertrug die Ungewissheit nicht länger. Aber warum hat sie denn nie mit mir geredet? Sie haben erwähnt, dass Ihre Frau Tagebuch geführt hat. Ich weiß nicht. Wissen Sie, was drin steht? Nein. Ich habe das grüne Heft zufällig entdeckt, reingeblättert und sofort in die Schublade gelegt. Da liegt es immer noch. Leihen Sie es mir. Haben Sie mir noch etwas zu sagen? Lesen Sie. Bitte. Ich schwör's, ich habe nur drin geblättert grad. Nein. Die letzte Seite habe ich nämlich doch gelesen, konnte nicht anders. Ich hab's gelesen und bin erschrocken, weil da nur 2 Sätze stehen. Und ich kenne die Sätze. Bitte. Doris Winter hatte ihre Eintragungen mit einem schwarzen Stift verfasst. Auf manchen der teilweise zerknitterten und vergilbten Seiten standen nur 3 oder 4 Sätze in kleiner Schrift, ohne Datum. Doch mit Vermerk des jeweiligen Wochentages. Unter den 2 Sätzen, die Doris Winter an den unteren Rand der letzten Seite geschrieben hatte, entdeckte Frank 2 winzige, mit einem Bindestrich verbundene Zahlen. 25. Ja, 20. Mai. Am 21. Mai hat die Doris... Am 21. Mai hat Doris Winter sich im Garten ihres Hauses erhängt. Ihr Abschiedsbrief bestand aus 8 Wörtern. Ich gehe, ich will dich nicht mehr sehen. Und genau diese 8 Wörter beendeten auch das Tagebuch. Was haben Sie? Sie sehen so erschrocken aus. Sie geben mir das Heft. Und so... Wie Sie es endlich losgelassen haben, so müssen Sie jetzt Ihre Frau loslassen und Ihre Tochter. Das ist unmöglich. Nein. Doch, Doch. Sprechen Sie mir nach. Ich lasse dich los, Doris. Bitte. Ich lasse dich los, Doris, meine Frau. Und ich lasse auch dich los, Esther, meine Tochter, in Dankbarkeit und Liebe. Sprechen Sie, Herr Winter. Ich lasse dich, Doris, meine Frau, und ich lasse, nein, das geht nicht. Versuchen Sie es später. Sie dürfen es nicht vergessen. Ja, ist gut. Ich verspreche Ihnen, mich weiter um die Umstände von Esthers Tod zu kümmern. Und ich möchte, dass Sie heute noch tun, worum ich Sie gebeten habe. Ja, gut. Wiedersehen. In seinem Arbeitszimmer saß Frank auf der Couch, die blaue Decke über den Knien, neben sich das grüne Heft. Eine halbe Stunde in Stille. Ich gehe. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich gehe, ich will dich nicht mehr sehen. Die Worte hatten nicht ihrem Mann gegolten. Ich will dich nicht mehr sehen. Sie galten ihr selbst. Sie klagte sich an. Freitag. Meine Tochter ist ermordet worden. Von ihrem eigenen Vater. Das weiß ich. Und das ist die Wahrheit. Ludwig und meine Schwester sind auf dem Friedhof. Ich sagte, dass mir schwindlig ist und ich mich hinlegen möchte. Das war nicht gelogen. Ich lüge nicht. Bevor ich lüge, sage ich lieber gar nichts. Samstag. Von heute an spreche ich nur noch das Nötigste mit ihm. Ich werde mit allen Leuten nur noch das Nötigste sprechen. Morgen reist meine Schwester endlich ab. Ich muss das Heft verstecken. Sonntag. Am Bahnhof. Musste an unsere Mutter denken, die jeden Sonntag morgen in den Zug nach Salzburg stieg. Sie hatte dort einen Bekannten, den wir nicht kennen durften. Dann passte meine Schwester auf mich auf und behandelte mich wie ein Baby. Ich war aber schon 4 oder 5. Manchmal nachts stand ich an Inges Bett und schaute ihr beim Schlafen zu. Und jeder meiner Blicke war aus blankem Hass. Schön war das. Danach bin ich immer sofort eingeschlafen. Und meine Mutter brauchte ich bloß anzusehen, und sie wusste Bescheid. Ich war nicht geplant gewesen. Meine Schwester auch nicht, aber da war meine Mutter noch mit unserem Vater zusammen und glaubte, er würde sie heiraten. Dann kam ich auf die Welt und er haute ab. Ich war zu viel. Wenn sie am Sonntagabend zurückkam, roch unsere Mutter nach Weißwein. Was hast du in Salzburg getrieben? Mit wem hast du gevögelt? War er zu hässlich, dass du ihn uns nicht vorstellen konntest? Nicht einmal ein Foto von ihm wolltest du uns zeigen. Du sagtest, er sei ein Bekannter. Tu dir gut. Er hat dir gut getan. Und was hast du uns getan? Hast du uns gut getan? Haben wir dir nicht gut getan? Mittwoch. Wir unterhalten uns fast wie immer. Ludwig merkt nicht, dass ich ihn anschweige. Als Sigrid mir berichtet, was ihre Tochter ihr erzählt hatte, hätte ich handeln müssen und die Polizei einschalten. Aber dann hätten die Leute erst recht gedacht, was für ein Sauhaufen wir sind. Sigrid riet mir, mit Ludwig zu sprechen. Das habe ich getan. Das habe ich getan. Ich habe mit ihm gesprochen. Dann nicht mehr. Freitag. Mir ist klar geworden, dass meine Tochter sterben musste, weil ich zu feige war. Was sind wir nur für eine Familie geworden? Heute hat mich die Frau Jordan von gegenüber nicht gegrüßt. Ich trau mich nicht mehr aus dem Haus. Donnerstag. Heute war meine Freundin Sigrid da. Sie sagte, ihre Tochter habe ihr etwas Merkwürdiges mitgeteilt. Ich hörte ihr zu und hatte Angst und wusste nicht genau, wovor eigentlich. Esther hätte bestimmte Dinge erfunden, um ihren Vater zu ärgern und ihn lächerlich zu machen. Was für bestimmte Dinge, wollte ich wissen. Heute vor genau sechs Monaten ist Esther gestorben. Habe ich wirklich geglaubt, Ludwig würde seine Tochter missbrauchen? Ja. Was hast du getan, Esther? Wer bist du gewesen in deinem Zimmer? Dienstag. Schau dich an im Spiegel, Doris Winter. Doris Winter. Du bist eine alte Frau. Du hast einen Mann geheiratet. In dessen Namen es unaufhörlich schneit. Du warst nie richtig da. Freitag. Worauf wartest du eigentlich? Samstag. Ich gehe. Ich will dich nicht mehr sehen. Am nächsten Vormittag las Frank das Tagebuch von Doris Winter ein zweites Mal. Während ihr Mann in einem Akt verzweifelter Ratlosigkeit den 14. Februar aus seinen Kalendern riss, hatte Doris Winter beschlossen, sich dem Schmerz mit Hilfe von Wörtern zu stellen, die sie ihm eisern verschwieg. Dennoch hatte sie, nachdem ihr Entschluss zu sterben feststand, das grüne Heft nicht vernichtet, als wollte sie ihrem Mann ein letztes, grausames Schweigen mit auf den Weg geben, das er niemals durchbrechen könnte. Das war eine schwierige Phase. Die ehemalige Filialleiterin der Stadtsparkasse legte Wert darauf, ihren Standpunkt so klar wie möglich zu erörtern. Offensichtlich plagte sie, ähnlich wie Esthers ehemals beste Freundin Sandra Horn, ein schlechtes Gewissen bei dem Thema. Natürlich erinnere ich mich, dass ich Doris davon erzählt habe. Und ich weiß auch noch, wie erschrocken sie war. Und was glauben Sie? Ich fiel aus allen Wolken, als meine Tochter dann daherkam und meinte, so wie es ausschaue, habe Esther bloß Quatsch gemacht. Quatsch gemacht? Bei dieser Sache? Ich bitte Sie, wie hätten Sie reagiert? Wie haben Sie reagiert? Ich habe Doris angerufen und gehofft, sie hätte die Sache nicht allzu ernst genommen. Sie wirkte unaufgeregt und ich war überzeugt, sie hat mit ihrem Mann geredet und die Sache aus der Welt geschafft. Doris Winter hat Ihnen erzählt, sie hätte mit ihrem Mann gesprochen und die Vorwürfe aus der Welt geschafft. Wie gesagt, als ich sie anrief und ihr erklärte, Esther hätte wohl maßlos übertrieben, wirkte sie absolut nicht so, als hätte sie vorher daran geglaubt. Was glauben Sie, warum Esther sich mit 17 Jahren das Leben genommen hat? Das weiß niemand. Sie haben nie mit Doris Winter darüber gesprochen? Sie wollte es nicht. Nach Esthers Tod wurde sie verschlossener. Sprach sie über ihren Mann? Im Grunde selten. Er ging weiter ins Geschäft, sie war zu Hause. Sie tat, was sie immer getan hatte. Bis zu dem Tag, an dem sie in den Garten ging und sich erhängte. Sie haben sich die alten Unterlagen über Esthers Tod angesehen. Wie sind Sie da auf mich gekommen? Einige Monate vor Esthers Tod ging das Gerücht, ihr Vater hätte sie missbraucht. Und sie kannten das Gerücht, Herr Jordan. Ich erinnere mich. Schlimme Sache. Ich habe ihr kein Wort geglaubt. Ja, die Esther konnte sehr eigen sein. Das hat sogar mein kleiner Neffe zu spüren gekriegt. Damals, obwohl er sonst derjenige war, der alle anderen getriezt hat. Hatten Sie ein Verhältnis mit Esther? Darf ich Ihnen eine ehrliche Antwort geben? Sie wollte was von mir, aber ich wollte nichts von ihr. Und mehr war nicht. Hat Esther sie getränkt? Ach, so genau weiß ich das nicht mehr. Vielleicht war sie auch eifersüchtig auf ihre Freundin, auf das ein oder andere Mädchen aus der Schule. Sie hatten ein Verhältnis mit Sandra Horn. Entschuldigung? Mit Esthers bester Freundin. Sandra? Ja. Das war nur Abenteuer. Ich bin gern ausgegangen. Ich habe getanzt, geflirtet, Spaß gehabt. Sicher, ich war verheiratet und wir hatten den Jungen meines Bruders aufgenommen. Aber musste ich deswegen jeden Abend zu Hause sitzen? Und die Mädchen waren keine Nonnen. Die wussten genau, was sie wollten und wo die Grenze ist. Und Esther, das wusste ich sofort. Die wollte was Spezielles. Sie wollte, dass wir zusammen sind. Und deswegen musste ich ja auch schnell und hart klar machen, was geht und was nicht. Sie hat es akzeptiert. Aber einfach war es nicht für mich. Was schauen Sie so? Die hat es verstanden, ehrlich. Ich würde gerne auch Ihrem Neffen einige Fragen stellen. Schwierig. Sie können es versuchen, klar, aber bevor Sie es anders rausfinden, er ist vorbestraft. Körperverletzung, Diebstahl, hat Bewährung gekriegt und naja, ist einigermaßen sauber geblieben. Sie haben wenig Kontakt zu ihm. Wenig bis keinen. Meine Frau und ich haben uns wirklich bemüht. Und wo hätte er sonst hin sollen? Klar haben wir ihn aufgenommen nach der Sache mit seiner Mutter. Das wissen Sie wahrscheinlich. Mein Bruder hat... Sie hatten Streit wieder mal, der lief aus dem Ruder. Schläge hin, Schläge her. Und dann ist Nils völlig durchgedreht. Wie viele Jahre hat Ihr Bruder bekommen? 8 Jahre. Es war schon ein Schock für uns. Wir dachten natürlich, sein Anwalt würde in Revision gehen, was er auch vorhatte. Aber Nils hinderte ihn daran. Er hatte beschlossen, die Strafe anzunehmen. Er hat sich seiner Schuld gestellt. Für den Buben änderte das nichts. Seine Mutter tot, sein Vater im Gefängnis. Und so kam er zu uns. 6 Jahre war er da. Und gerade in die Grundschule gekommen, in Lohfeld, wo mein Bruder gelebt hatte. Patrick kam also vom Dorf in die Stadt und hatte Schwierigkeiten, sich anzupassen. Ach, große Schwierigkeiten. Nach einer Woche mussten wir ihn wieder von der Schule nehmen. Er hat Hefte auf den Boden geworfen, ständig den Unterricht gestört. Jeder, der was sagte, das ihm nicht passte, musste mit einer Abreibung rechnen. Im nächsten Jahr wurde Patrick nochmal eingeschult. Inzwischen hatte er sich etwas beruhigt. Kinder aus der Nachbarschaft kennengelernt. War auch viel bei den Winters. Er freundete sich auch mit Esther an. Patrick und Esther hatten eine ähnliche Art, andere Kinder, die sie nicht mochten, links liegen zu lassen. Sie haben sie ignoriert. Sie haben sie praktisch totgeschwiegen. Es war schon seltsam. Wie alt war Patrick, als Esther starb? 11. Und sie war 18? 17. Was will eine 17-Jährige von einem 11-Jährigen? Wobei ich sagen muss, dass Patrick immer sehr direkt mit älteren Kindern umging. Auch mit Erwachsenen. Mit denen kam er besser zurecht als mit Gleichaltrigen. Bis Frank einen Parkplatz gefunden hatte, verging eine halbe Stunde. Als er vor dem Haus ankam, trat ein breitschultriger Mann, Anfang 30, in einem schwarzen Anzug und einem schwarzen bis zu den Knöcheln reichenden Ledermantel auf die Straße. Sind Sie Patrick Jordan? Und? Mein Name ist Jakob Frank. Ich bin ehemaliger Polizist. Ich untersuche den Selbstmord von Esther Winter. Da sind Sie ja echt früh dran. Servus. Ja, aber Sie kannten das Mädchen. Ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen. Passt schon. Er ging über die Straße auf einen orange-metallikfarbenen BMW Z4 zu, ließ sich in den schwarzen Ledersitz fallen und grüßte mit 2 Fingern an der Schläfe in Richtung des Kommissars. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. sagte André Block, nachdem er Frank mitgeteilt hatte, dass es keine Übereinstimmung der DNS-Spuren auf dem von Frank gestohlenen Löffel aus dem Café Ludwig mit denen auf dem Seil gab, mit dem Esther sich erhängt hatte. Und jetzt willst du, dass ich eine weitere vage Spur überprüfe? Dieser Jan Roland ist aus dem Spiel, aber du hast einen neuen Verdächtigen. Nur noch diesen einen Abgleich. Der Junge kannte die Schülerin gut. Ich werde noch mal mit ihm reden und möchte nur was ausschließen. Lass mich raten. Du leidest wieder unter Gedankenfühligkeit. Patrick Jordan. Seine Daten sind gespeichert. Er ist vorbestraft. Schon klar. Ruf mich gleich an, wenn du ein Ergebnis hast. Ja, kannst einfach lassen, ey. In den Akten las ich, Sie haben einen Hund. Wo ist er? Im Hundehimmel ist er. Und schon ewig. Eine Sie war das. Die Frieda. Die Frieda. 14 Jahre waren wir zusammen. Haben Sie ein Tier? Nein. Fällt Ihnen bestimmt gut. Möchten Sie wirklich keinen Schluck Wein? Das ist ein fränkischer Riesling. Absolut bekömmlich. Ja, danke. Sie erinnern sich an den Tag, an dem Sie im Park waren und das tote Mädchen fanden? So einen Schock vergisst man nicht. Ich habe Sie ja gleich erkannt. Esther kam oft in den Park mit ihren Freundinnen. An jenem Tag sind Sie niemandem begegnet. Das war ein grausliger Abend. Wir waren praktisch die Einzigen, weit und breit. Sie haben dann vom Handy aus die Polizei angerufen. Zum Glück hatte ich schon so ein Ding. War ja damals noch nicht so üblich wie heute. Und dann kam ein Streifenwagen. Und zwei Polizisten haben dem Mädchen den Puls gefühlt. Das war alles so traurig. Die kleine Esther. Und Sie haben wirklich niemanden in Esthers Nähe bemerkt? Ein Spaziergänger? Irgendjemanden? Spielende Kinder? Um die Zeit spielen ja keine Kinder mehr. Erinnern Sie sich an den kleinen Patrick Jordan? Er war mit Esther befreundet und wohnte in derselben Straße. Patrick? Ah ja, ja, der Patrick. Der war aber viel jünger als Esther, nicht? Er war 11. Der hat sich ständig im Park rumgetrieben. Schwieriger Junge. Hat viel allein gespielt. Ja, der Patrick. Der war praktisch im Park zu Hause. Und kann gut sein, dass er auch an dem Nachmittag da war. Irgendwo da hinten auf der Wiese. Bitte, denken Sie nach, Frau Schelling. War Patrick an jenem Abend im Park? Haben Sie ihn gesehen? Na, wahrscheinlich schon. Er lief da rum, lief weg. Also nach Hause, war ja auch schon spät. Ich sag doch, der war da ständig, jeden Tag. Den habe ich doch sofort vergessen gehabt, als ich die arme Esther da abhängen sehen. Das arme, arme Mädchen. Zu Hause setzte Frank sich auf die Couch in seinem Arbeitszimmer und tat eine Stunde lang nichts. Dann rief sein Kollege André Block an und erklärte die Fingerspuren auf der Plastiktüte, die in der Nähe von Esthers Leiche gefunden worden war, stimmten tatsächlich mit den im Computer gespeicherten Daten von Patrick Jordan überein. Und? Das sagt uns was? Ich werde mit ihm sprechen. Ich begleite dich. Nein. Warum nicht? Der Fall ist abgeschlossen. Du bist nicht mehr zuständig. Oh. Sie können mir gar nichts. Sie haben mich mit Wodka abgefüllt und mich dazu gebracht, dass ich Ihnen mein Leben erzähle. Was haben Sie jetzt davon? Steht eh alles in Ihrer Akte. Ah. Sie können gehen, Meister. 1,5 Tage hatte Frank hinter ihm her telefoniert. Nachdem er vom Betreiber der Table Dance Bar, bei der Patrick Jordan als Türsteher und Wachmann arbeitete, dessen Dienstzeiten erfahren hatte, parkte er sein Auto vor dem Haus. Sollten Sie in Ihrem Alter nicht schon längst im Bett sein? Ich möchte gern mit Ihnen über den Tod Ihrer Mutter reden. Und ich glaube, dass ich... wenn Sie mir mehr anvertrauen als meinen Kollegen, ist das Selbsttötung besser verstehen könnte. Wieso kommen Sie jetzt mit den alten Geschichten daher? Jemand hat behauptet, Esther könnte womöglich ermordet worden sein. Wer behauptet sowas? Ich habe einen guten weißrussischen Wodka dabei. Kann ich reinkommen? Bevor Sie noch weiter nerven. Oh, wohl schmeckt das Zeug. Noch Wodka. Und noch was noch? Birkensaft. Birkensaft? Weißrussischer Birkensaft. Sie sind ein schlechter Komiker. Sie haben die Polizei nach dem Tod Ihrer Mutter belogen. Das werfe ich Ihnen nicht vor. Sie hatten etwas erlebt, was kein Kind erleben darf. Die Tötung der Mutter durch den Vater. Ist alles vorbei. Was wollen Sie noch? Sie können nichts mehr ändern. Die Toten sind tot und kommen nicht wieder. Das ist nicht wahr. Die Toten kommen wieder, wann immer sie wollen. Sie reden mit uns und wir müssen ihnen zuhören. Alle denken, ich habe nichts mitgekriegt. Das war okay. Ich wollte das so. Anders wäre es nicht gegangen. Ich musste doch das Auto finden. Das Auto musste ich endlich finden. Ich habe schon den ganzen Nachmittag gesucht. Und dann war ich unter dem Sofa. Und da lag der Porsche. Und der Fernseher lief. Und dauernd rief eine Frau meinen Namen. Ich habe sie nicht mal gesehen. 2 Stunden vergehen. Alle schrien durcheinander. Mir wurde schon ganz schwindelig. Mein altes Leben. Wegschauen konnte Patrick Jordan, zum Kind geworden, mal, wenn ich den zum stammelnden lag, Erwachsenen, hörte nicht auf zu sprechen. Wo bist du? Rief die Frau. Ein Wort, und ich werde verraten. Und tot, und tot, und tot. Sie können gehen, Meister. Haben Sie in der Plastiktüte das Seil mitgebracht, mit dem Esther sich erhängt hat? Und wenn? Ihre Fingerabdrücke waren auf der Plastiktüte. Ich habe sie nicht an den Baum gehängt. Hat Esther Sie gebeten, das Seil mitzubringen? Was glauben Sie denn, wie das für mich war? Ich habe das nicht gecheckt. Sie sagt, kannst du mir ein Seil mitbringen aus der Garage von daheim? Ich habe was vor. Sie hat was vor, sagt sie. Sie hatte immer was vor. Sie redete nicht darüber. Da war niemand, der sie verstanden hat. Und ich war 11 und die anderen dachten, ich wäre ein Kind. War ich nicht. Nur vom Alter her. Esther hat es begriffen und ich habe sie begriffen. So war sie. Esther. Und wenn sie sagt, kannst du ein Seil mitbringen, ich möchte was ausprobieren, sage ich ja. Und dann treffen wir uns im Park, wie immer. Es war schon fast dunkel. Beschissenes Wetter, kein Mensch unterwegs. Sie nimmt mir die Plastiktüte aus der Hand, nimmt das Seil, wirft es über einen dicken Ast, macht eine Schlinge rein und verknotet das Seil. Dann schaut sie mich an und sagt, hab keine Angst. Da habe ich Angst gekriegt, wegen ihrer Stimme. Hab keine Angst, sagt Esther zum zweiten Mal und ich nicke. Und sie sagt, das ist nur ein Spiel, ich probiere bloß was aus. Und ich frage, und was probierst du aus? Und sie sagt, zu Tode erschrecken. Was ist dann passiert, Patrick? Sie hat sich erhängt. Sie wollte sich aber nicht erhängen. Sie wollte nur etwas ausprobieren. Ja, wer weiß das schon. Was hat Esther noch zu dir gesagt? Das echte Spiel wird im Garten ihrer Eltern stattfinden. Sie hat gesagt, ich werde mich an den Apfelbaum hängen und da baumeln und dann werden sie mich nie wieder so behandeln. Und dann ist sie auf den Ast geklettert. Sie hat sich die Schlinge um den Hals gelegt und dann ist dann ganz vorsichtig vom Ast nach unten geglitten. Sie war ganz vorsichtig und dann, sie ist irgendwie abgerutscht auf einmal. Sie hat gestrampelt, nach Luft geschnappt und ich bin weggerannt. Ich kann es doch nicht anschauen. Ich hab doch meine Mutter gleich gesehen da am Baum. Verstehen Sie das nicht? Das versteht doch jeder. Sie hat mich extra hinbestellt, damit ich ihr helfe im Notfall. Damit ich sie festhalte, wenn was schief geht mit dem Knoten und dem Spiel. Oder nicht? Aber ich habe das nicht mit anschauen können. Das Sterben. Das Sterben von der Esther mit anschauen, das war doch nicht möglich. Und ich dachte, alles wäre überstanden und dann kommen Sie daher. Und was passiert jetzt mit mir? Kommen Sie. Dann kommen Sie. Patrick Jordan war zu erschöpft, zu verloren in sich selbst, um die Umarmung zu erwidern. Ist gut. Insgeheim aber hoffte er, der Kommissar würde nicht sofort wieder loslassen. Wenn der Mond in stiller Nacht auf mein liebes München lacht, husch beschwingt ein zarter Elfenchor. Der namenlose Tag. Trifft sich dort zum Stell dich ein. Von Friedrich Arni. Und Schall mein. Aus zweiter Teil. Jakob Frank, Martin Pfeifel. In weiteren Rollen Heinz-Josef Braun, Sebastian Fischer, Juliane Köhler, Eva Löbau, Philipp Moog, Hanna Scheibe, Ulrike Willenbacher und Stefan Wilkening. Ton und Technik Gerhard Wichow und Christian Schimmeler. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion Katharina Agathos.